Eine dritte Strahlung des Atoms ist dann die Gammastrahlung, benannt nach dem dritten Buchstaben des Alphabets. Die Gammastrahlen werden als Wellen angesehen. Ihre Länge ist mit einem 10-Billionstel bis 0,5-Billionstel Zentimeter berechnet. Alle diese Strahlen gehen also von einem Atom aus, wenn es zerfällt. Zerfallende Atome sind aber wohl überall in der Materie vorhanden. Ich nehme an, dass Atomzerfall dann eintritt, wenn der Impuls, der zur Atombildung führte, verflacht und sich so umpolt oder umgepolt wird, dass der Drall innerhalb des Atoms in seiner Kraft wie in seiner Geschwindigkeit nachlässt. Atomzerfall wäre also Folge einer Atommüdigkeit. Soweit also war die Anschauung der Wissenschaft bisher gediehen. Nun etwas Neues. Am 3. Dezember 1931 sprach sich der englische Physiker Rutherford über das neueste Resultat seiner letzten Atomforschung aus und sagte nach dem Bericht dänischer Zeitungen: Wir sind uns klar über die Herkunft der Gammastrahlen. Sie kommen aus den Alpha-Kernen des Radiumatoms und nicht von den Elektronen. Rutherfords Mitteilung lässt nun für die Wissenschaft von Atom nach meiner Ansicht folgende Schlüsse zu. In den Alpha-Strahlen sind schon Kernteile vorhanden, im Verein mit Elektronen und im neuen Heliumatom den Atomkern und die Elektronen ergebend. Also schon eine neue Umgruppierung. Die Beta-Strahlen sind freie Elektronen, die sich zu einem abgeschleuderten Proton noch nicht finden konnten, bevor sie den Bereich des Atoms verließen. Die Gammastrahlen sind Kernteile, die vor dem Verlassen des Atombereichs sich nicht mit Elektronen gruppieren konnten. Meine Anschauungen über die Entstehung der Materie, wie ich sie seit 1924 in öffentlichen Vorträgen klarlegte. Die Ergebnisse der Untersuchungen Rutherfords und seiner Mitarbeiter bestätigen auffälligerweise, was ich auf anderen Wegen fand, obgleich meine Forschungen weitergehen und gingen als wie die Rutherfords. Die Wissenschaft weiß heute noch nicht, wie es zur Bildung eines Atoms kommt. Die Wissenschaft kennt heute freie Elektronen, freie aus dem Weltraum und aus der Erde wie aus den Atomen kommende Strahlen und die stofflichen Werte Atom, Molekül und so weiter. Aber woher das Proton kommt und woher die Elektronen kommen und warum sie sich einmal vereinigen und das andere Mal selbstständig auftreten, diese Fragen hat die Wissenschaft bis heute nicht beantworten können. Über diese Fragen brachte ich wichtige Aufschlüsse schon in den Jahren 1924 bis April 1931 in öffentlichen Lichtbildervorträgen in Deutschland und Schweden. Ich sprach damals schon anhand einiger selbst entworfener und selbst gezeichneter Lichtbilder, die ich nachstehend bringe, ausführlich über das Werden des Atoms und des Stoffes innerhalb des Sternenraumes, also des mit Körpern besetzten Weltraumes. Die Leserinnen und Leser dieser Zeilen, die diesen Vorträgen beiwohnten, werden sich des Inhaltes dieser Vorträge noch gut erinnern. Ich bringe hier Abdruck einiger Lichtbilder, die einen Einblick in meine Auffassung geben, Lichtbilder, die ich auch überall vorführte, wo ich über Liebe und Ehe, Astrologie und Runenkunde, Lichtbildervorträge hielt und das Werden der Seele und des Stoffes innerhalb des Sternenraumes schilderte. Wir sehen auf den Bildern, erstes Lichtbild, die Hag-All-Rune als Zeichen der drei Richtungen, der drei Dimensionen, die überall herrschen, wo Raum vorhanden ist und irgendwelche Materie. Zweites Lichtbild, den Sternenraum schematisch dargestellt, und zwar die Sterne als Punkte, aber die gegenseitige Beeinflussung der Sterne durch Strahlen als Linien. Wo diese Linien sich treffen und kreuzen, führte ich aus, entsteht im Raume etwas Neues, ein Strudel mit eigener Empfindung, stofflich die Geburt eines Atoms, seelisch ein Punkt, von dem eine menschliche Seele, das Seelenkraftfeld, die zur Wiedergeburt drängt, sich angezogen fühlt. So kann sich ein Seelenkraftfeld mit dem werdenden Atom verknüpfen, um später dann durch sympathische elektrische Anziehung zur Molekülbildung zu schreiten. Drittes Lichtbild. Ein Lichtbild, das folgende schematische Zeichnungen enthält, die in den Lichtbildervorträgen ausführlich erklärt wurden. Einen Himmelskörper, eine Kugel, mit sich gleichbleibender Spirale als Beweis, dass es das nicht geben kann, was die Theorie der Radiowellen lehrt. Eine bestimmte elektrische Größe entspricht immer der Oberfläche einer Kugel. Die Wellenlängen, welche abfließen, können also sternenweit vom Sender entfernt nicht dieselbe Länge haben wie in der Nähe. Da nun die Spirale sehr eng gedrängt auf der Kugeloberfläche aufliegt, macht sich diese Verkürzung der Welle einer Sendung auf Erden nicht bemerkbar. Neben dieser Skizze bringt dasselbe Lichtbild dann eine schematische Darstellung der tatsächlichen Vorgänge. Von einem Himmelskörper fließt nach einer Seite in einer Spiralwelle die Oberflächenkraft ab. Die Spirale verjüngt sich, ihre Wellenlänge wird immer eine andere. Innerhalb der Spirale ist aber etwas der Wissenschaft Unbekanntes, der Achsenstrahl, vorhanden. Wo Achsenstrahl und Spirale sich nähern, entsteht ein annähernd tellerförmiger oder linsenförmiger Strudel, das Atom, das nun als eigenes Empfindungsfeld frei sich fortbewegt. Inzwischen bilden sich an den Atombildungsstellen weitere neue Atome, immer da, wo Achsenstrahl und Spirale sich treffen. Im Atom bereitet der Achsenstrahl den Atomkern, die Spirale das Elektron. Links auf dem Lichtbild sehen wir dann die germanische S-Rune. Das Zeichen, das unsere germanischen Vorfahren in Kenntnis dieser Dinge für die Spirale einsetzten und mit dem S-Laut sprachlich erfassten. Unter der S-Rune sehen wir dann ein Lang-S der deutschen Schreibschrift, aber hier liegt der Achsenstrahl horizontal. Unter dem Lang-S wird dann das sogenannte lateinische S gebracht, ebenfalls von Germanen geschaffen, aber da die sogenannte lateinische Schrift eine ausgesprochene Kugelschrift ist, im Gegensatz zur Runenschrift, in ziemlich der Natur entsprechender Form. Die lateinische Schrift war einst die Schrift eines germanischen Ordens. Rechts auf dem Lichtbild sehen wir dann oben die Bewegung der Planeten um die Sonne, ebenfalls in Spiralen. Dabei ist hier zur Veranschaulichung die Sonne gerade auswandelnd gedacht. Es sind nur 4 Planetenspiralen gezeichnet. Der Punkt unter der engsten Spirale stellt die Sonne dar. Die engste Spirale ist die des Merkur, die nächste die der Venus, die nächste die der Erde und die letzte die des Mars. Unter dieser schematischen Zeichnung sieht man dasselbe in Draufsicht. Zuunterst sieht man schematisch die Sonnenbewegung, die Erdbewegung und die Mondbewegung dargestellt. Dabei musste ich die Erd- und Mondspirale unverschlungen zeichnen, um der Klarheit des Bildes willen.